Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und endlich gibt es mal wieder eine Folge Netzstimmen mit Stimmen aus dem Netz. Und ich habe zwei Leute gefunden, die ich heute aufeinander hetzen kann zu dem schönen Thema Homeoffice. Vielleicht müssen wir das irgendwann auch noch genauer identifizieren. Und dann würde ich sagen, Gerrit, sag mal kurz, wer du bist und was du machst. Ja, Salvin, also mein Name ist Gerrit Eicker, ich bin Unternehmensberater und habe zwei Tochterfirmen, die sich so mit diesem Internet beschäftigen, einmal im gastronomischen Bereich, einmal im Bereich Einzelhandel und in meiner Tätigkeit als Unternehmensberater habe ich sehr, sehr viel im Moment natürlich mit dem Thema Homeoffice zu tun gehabt, also in den letzten anderthalb Jahren, das war so Corona-bedingt, hatte das aber vorher schon. Und eine meiner Tochterfirmen ist tatsächlich komplett dezentral, also sind alle Mitarbeiter, immerhin 12 Stück an der Zahl, verteilt durchs ganze Land und das seit 20 Jahren. Aber natürlich gibt es nicht nur Positives an dem Thema Homeoffice und wir können da auch gerne drüber reden und ich sage auch gerne, was daran schlecht ist. Also, was? Genau, halt, das machen wir gleich. Also, okay. Wir machen erst den Intro-Teil und dann, genau. So, Thomas, wer bist du und was machst du? Thomas Nüber, ich bin Gründer und einer der beiden Geschäftsführer der Digitalberatung K.0 in Düsseldorf. Wir beschäftigen uns mit Digitalstrategien, Social Media, Personal Branding und Livestreaming. Und ich muss immer das Disclosure machen, dass ich eine journalistische Vergangenheit habe. Ich war 14 Jahre lang beim Handelsblatt und blogge seitdem auch unter dem Namen Indiskretion Ehrensache. Und außerdem halte ich mir als Hobby einen wunderschönen Food-Podcast mit Namen Völlerei und Leberschmerz und vergebe zusammen mit zwei Freunden Deutschlands ältesten Social-Media-Preis die goldenen Blogger. Sehr schön. Wenn du das mit Journalismus nicht gesagt hättest, hätte ich dich jetzt auch geoutet. Ja, so, jetzt weiß ich natürlich, welche Meinungen ihr zu dem Thema habt. Und wir haben das abgesprochen, also ich überfalle euch nicht. Thomas, sag mir doch mal, warum ist Homeoffice toll? Homeoffice ist toll, weil man natürlich ganz individuell sein Leben gestalten kann und es die Arbeit sozusagen an das eigene Leben anpassen kann. Okay, das Einzige, was dir einfällt. Nein, mir fallen noch viele andere Sachen ein. Ja, also aber, wir sparen CO2. Ich dachte, wir halten uns hier kurz und Anfangsstatement kurz, genau. Gerrit, was spricht denn gegen Homeoffice? Warum ist das ganz, ganz, ganz schrecklich und sozusagen, warum bricht die Wirtschaft unmittelbar zusammen, wenn alle im Homeoffice sitzen? Naja, also ich meine, die direkte, unmittelbare Zusammenarbeit wird natürlich anders, schwieriger, sagen natürlich viele. Und das Problem ist natürlich, wenn man in einem Raum sitzt, dann ist das angenehmer. Wir haben jetzt hier auch die Situation, wir sind hier in einer Videokonferenz, das ist alles ganz nett, aber wenn wir jetzt an einem Tisch sitzen würden, dann wäre das in vielerlei Hinsicht noch angenehmer und man hätte sozusagen zusätzliche Kommunikationsebenen, die natürlich wegfallen. Und das ist natürlich ein Nachteil, denn wenn man nicht unmittelbar zusammen sitzen kann und arbeiten kann oder auch bei mehr MitarbeiterInnen dann halt auch vielleicht mal rumgehen kann, dann wird es natürlich schwieriger und komplizierter, als wenn man das hat. Und das ist natürlich definitiv ein Nachteil, wenn man über das Thema Homeoffice spricht und über Dezentralität. Ja, und jetzt fand ich das halt ganz witzig. Also einerseits, Gerrit, höre ich ja deinen nahezu täglichen Podcast, beziehungsweise bin auf dem Signal-Kanal, wo du ja immer mal wieder was zum Thema Homeoffice sagst und schreibst. Und du bist ja da immer einigermaßen verzweifelt. Und dann war ich doch überrascht von Thomas, man könnte es fast eine Suada nennen, zu lesen in seinem Blog, wo er sehr, sozusagen sehr indiskret wirklich auf das Thema Homeoffice eingeprügelt hat und mehr oder weniger gesagt hat, was wollt ihr denn alle, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Thomas, magst du uns das noch mal genauer erklären, was die Aspekte sind, warum man das möglichst schnell wieder rückgängig machen wollen. Na, ich glaube, ich muss ein bisschen einordnen, weil ich habe vor fast einem Jahr, glaube ich, habe ich einen Artikel über Homeoffice geschrieben, der, wo ich einfach mal so versucht habe zu antizipieren, was da jetzt passieren könnte. Und das war damals sehr stark meinungsgetrieben. Übrigens auch gar nicht draufhauen, ehrlich gesagt, nein, gar nicht so sehr. Sondern ich habe eher versucht, so ein paar Muster zusammenzusetzen. Und dieser Artikel hat gigantische Wellen geschlagen. Der meistgelesene Artikel in der nun wirklich Wie lange mache ich das jetzt? 16-jährigen Geschichte meines Blogs. Das will was heißen. Du hast schon auf viele Sachen eingehauen. Ne? Ja, genau. Also insofern, der war gar nicht so negativ. Eben, ne? Ich habe einfach nur gesagt, als Arbeitgeber sollte man halt versuchen, die Leute möglichst schnell aus dem Homeoffice rauszukriegen und den Anreize zu geben, ins Büro zu kommen. Und das war damals halt noch frühes Pandemiestadium und ich habe mir dann eben jetzt vor ein paar Wochen einfach mal gesagt, jetzt guckst du doch mal, es müsste doch Studien geben und habe halt versucht, alles zu recherchieren, was es international in Sachen Studien zum Thema Homeoffice gibt. Und da, und das wirft man mir halt vor jetzt, ohne einen Gegenbeweis zu finden, heißt es ja, ich hätte nur nach negativen Studien gesucht und das stimmt nicht, einfach nicht, sondern die einzigen positiven Studien über das Thema Homeoffice habe ich finden können, wenn Mitarbeiter selbst befragt werden. Und das finde ich in jeder Hinsicht schwierig, weil wir Menschen einfach in egal welchem Bereich eigentlich gar nicht so richtig wissen, was wir wollen und Dinge anders wahrnehmen, als sie tatsächlich sind. Wenn man sich die Studien anschaut, die auf neutralerem Boden stehen, also nicht auf der Selbstauskunft, dann muss man einfach sagen, ich habe keine einzige Studie gefunden, die positiv mit dem Thema Homeoffice umgeht. Und auf meinem Blog hat es gar keine so hohen Wellen geschlagen, aber auf Xing habe ich jetzt irgendwie 150 Kommentare oder so. Und diejenigen, die halt auch negativ geschrieben haben, die haben mich gesagt, ja Leute, gebt mir doch diese Studien und diese Indizien, dass es positiv ist. Und keiner von denen hat eine entsprechende Studie bisher präsentieren können. Und das finde ich halt schon wirklich bemerkenswert. Was wir halt einfach sehen, ist, dass eine gewisse Klientel Homeoffice unglaublich gut findet, dann nicht wieder raus möchte. Und wir können gerne über die Gründe dann auch noch reden. Und dass wir Indizien haben, dass eben Homeoffice zu mehr Meetings führt, dass es einen höheren Arbeitsdruck gibt, dass mehr gearbeitet wird, ineffizienter gearbeitet wird. Dass man das vielleicht nicht so wahrnimmt, aber dass man halt schon den psychischen Druck sieht, wenn plötzlich der Kalender, der vorher halt ein paar Meetings am Tag enthielt, plötzlich voll ist mit 15-minütigen Zoom-Meetings, weil das ist dann eben die Folge, wenn man nicht mehr mal eben im Büro vorbeigehen kann, des Kollegen. Also was ich jetzt gerade nur als Zwischenwurf, damit Gerrit länger Anlauf holen kann, was ich ja spannend finde, ist ein Xing-Beitrag mit 150 Kommentaren. Wer hätte gedacht, dass es das gibt? Ja, also. Also da muss ich sagen, da muss ich jetzt kurz Xing retten. Also ich bin in diesem Insider-Programm, heißt das, glaube ich. Ah, okay. Und da haben die Artikel teilweise schon bemerkenswerte Abrufe. Also ich glaube, der ist jetzt 80.000 Mal gelesen worden. Das ist schon Respekt und insofern, also das funktioniert auch, sehr gut, muss ich sagen. Ja, auch unverdächtig, irgendwas gegen Xing zu haben. Ne? Aber ich sage dann immer, solche Geschichten zeigen dann halt immer, dass manche toten Plattformen doch deutlich lebendiger sind als wenn wir schon gerade bei Vorurteilen sind, als Vorurteile sie gerne sehen würden. Gerrit, du wolltest uns einen Artikel einblenden. Ja klar, ich meine, das ist ja einer der Vorteile dieser neuen Medienlandschaft, in der wir leben, ist ja, dass wir ständig jetzt hier im Hintergrund Dinge rumjonglieren können. Aber ich will auf deinen Punkt da ganz genau konkret eingehen. Also da gab es jetzt ganz Anfang diesen Jahres, gab es eine Studie sogar hier aus eurer Gegend, also aus Köln. Und das war diese Resilienzstudie, die halt gerade, also wo nicht die MitarbeiterInnen befragt wurde, sondern eben die UnternehmerInnen oder also die Organisationsmenschen in den Behörden. Und die haben gesagt, das ist eindeutig produktiver. Also das ist die Feststellung nach einem Jahr Pandemie. Also es gab da zwei Studien, zwei Befragungen. Und das Problem ist natürlich mit all diesen Studien, im Regelfall werden halt immer die MitarbeiterInnen befragt, weil das sind halt die, die man fragen will und wo man ja wo auch wissen möchte, ob die damit generell klarkommen. Da gab es ja auch genug Probleme, da müssen wir auch definitiv drüber sprechen. Aber es werden natürlich auch die Unternehmen befragt. Und wenn man sich das vor allem auch in den USA anschaut, dann ist da die Studienlage eigentlich schon relativ klar. Also die Produktivität ist im Regelfall höher. Allerdings nur dann, wenn man sich mit der Thematik auch wirklich beschäftigt hat. Und das ist, glaube ich, das Problem, wo wir im letzten Jahr standen. Also ist zumindest aus meiner Praxis das, was ich erlebt habe. Die Unternehmen, die Homeoffice mehr so als, nettes Angebot für die oberen 10.000 hatten, aber nicht gelebt haben. Die haben natürlich ganz massive Probleme gehabt, als das dann plötzlich über Nacht über sie hinweg schwappte und alle dann einfach so weitergemacht haben. Und das, was du gerade gesagt hast, dieses, wir sitzen dann in ständigen Zoom-Konferenzen, das, was wir hier gerade hier auch machen, das ist zum Beispiel eine der wichtigsten Sachen, das wieder einzuschränken und zu beenden. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz, ganz wesentlichen Erkenntnisse bei der, also aus den letzten anderthalb Jahren. Zoom-Konferenzen ersetzen genauso wenig wie Meetings vor Ort das echte Arbeiten. Und ich glaube, wenn wir über Homeoffice reden, dann wird so gerne über diesen Home-Bereich geredet, aber es wird ungern über den Office-Bereich geredet. Und das ist der eigentlich wichtig ist. Und meine Erfahrung, mein Eindruck aus den letzten Jahren, also aus den letzten anderthalb Jahren und aus den letzten Dekaden ist, und das ist das, was du, glaube ich, vorhin auch sagen wolltest, es kommt so ein bisschen drauf an, wer arbeitet da eigentlich und was sind das für Leute und wie sind die generell organisiert? Und da gibt es halt massive Unterschiede. Und wenn man, ich nehme mal dieses klassische deutsche Beispiel, irgend so einen kleinen deutschen Maschinenbauer nimmt, mit, das heißt klein, vielleicht mit ein paar hundert MitarbeiterInnen und den setzt man jetzt plötzlich in Homeoffice, dann ist das was anderes, als wenn man eine Internetagentur, die seit 20 Jahren irgendwie Homeoffice macht, permanent ins Homeoffice schickt. Die kommen damit nämlich klar. Also ganz im Gegenteil, die haben damit überhaupt kein Problem, weil sie eine andere Arbeitsweise haben. Und ich glaube, diese Frage der Arbeitsweise und der Kultur, wie gearbeitet wird, die muss man massiv hinterfragen. Und da muss man halt dann was tun. Und das ist, fand ich hier ganz interessant. Da waren nämlich auch Behörden und auch normale, nicht digitale Unternehmen dabei. Und das hat sich dann schon gezeigt, dass wenn man will, das auch produktiv sein kann oder sogar produktiver als vor Ort. Und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch viel verändern. Also du hast ja gerade gesagt, Studien beruhen fast immer auf Befragungen. Also ich habe tatsächlich zwei gefunden, wo das nicht so ist. Und die fand ich halt auch sehr spannend. Die eine kam aus Asien. Da hat nämlich, wurde bei einem asiatischen Tech-Konzern wurde eine Keyboard-Tracking-Software eingesetzt. Hust, Datenschutz. und da hat sich dann eben gezeigt, weil man ja genau sehen kann, wann die Leute wie viel tippen, dass die Mitarbeiter 30% mehr als vor der Pandemie gearbeitet haben und 18% außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Und es gibt eine andere Studie, die kommt von der Harvard Business School, die hat sich das Mail- und Meetingverhalten von 3 Millionen Personen angeguckt. Das kann man natürlich auch nicht mehr abfragen, sondern das ist tatsächlich dann noch Datenauswertung, Privatsphäre. Und da hat man dann auch tatsächlich gesehen, da gibt es eine schöne Kurve dazu, wie mit Beginn des Lockdowns die Meetings pro Person von ungefähr 2,6 bis 2,7 am Tag sofort hochgingen auf rund 3 und dass die dass aber die Länge dieser Meetings sank. Und das ist halt genau dieser im Grunde ja Zoom-Effekt, den wir sehen, weil wir nicht mehr beim Kollegen mal eben kurz vorbeigehen können, machen wir mit ihm ein Meeting. Und wenn ich ein Meeting ansetze, egal ob es jetzt Telefon oder Zoom ist, mache ich das nicht in 5 Minuten, weil das ist ja schon so klein, dass man es meinem Kalenderprogramm gar nicht abbilden kann. Also mache ich 15 Minuten und mit einmal bin ich geblockt mit lauter 15-Minuten-Terminen. Und das ist ein psychischer Faktor. Gut, dann könnte ich aber in der Zwischenzeit arbeiten. Also wenn aber insgesamt die Meetings ja kürzer wurden, die Frage ist halt, wurden sie auch brutto kürzer, also sozusagen Gesamtmeetingzeit pro Tag, weißt du das? Nee, das habe ich jetzt ehrlich gesagt hier gerade nicht mehr, aber insgesamt hat die Studie auch gezeigt, dass es mehr Mails gibt. Und vor allem längere Arbeitszeiten. Ich glaube, die längeren Arbeitszeiten sind vollkommen logisch, weil wir, wenn wir zu Hause sind, uns anders benehmen, als wenn wir ins Büro gehen. Also sprich, wenn ich zu Hause bin, dann setze ich mich vielleicht auch schon mal im Bademantel an den Computer und mache dann die ersten Mails. Das machen aber nicht alle. Also ich kann vom dritten Kaffee überhaupt nicht meinen Namen schreiben. Und das heißt aber, dass die potenzielle Zeit, wo andere Kollegen schon da sind und ja auch möglicherweise eine Antwort erwarten oder vielleicht ein Meeting ansetzen, dieses Zeitfenster wird halt größer als das im Büro. Im Büro hat man halt sozusagen eine gewisse soziale Norm. Wenn man sieht, es ist keiner mehr da, dann denkt man sich, kann ich jetzt auch gehen? Ja. Aber ich kann natürlich sozusagen auch vor dem dritten Kaffee dann noch, also ich habe sozusagen schon 10 Mails beantwortet, dann gehe ich aber erst duschen, dann gehe ich frühstücken, dann bin ich wieder da und das zählt dann eben als Arbeitszeit, ne? Also, natürlich nicht zwingend, aber es ist halt einfach so, dass ich dann einfach gewisse Dinge dann auch mal noch schneller erledigen muss als sonst. Also es entsteht definitiv eine Unruhe im Arbeitstag. Also vielleicht an der Stelle mal kurz, es gab ja schon, das hat jetzt zwar damit nur am Rande was zu tun, aber da habe ich mich auch schon gefragt, weil offenbar haben die auch schon Produktivität gemessen. Ihr werdet euch beide daran erinnern, dass Microsoft Japan die Vier-Tage-Woche eine Weile eingeführt hat. Und dann hieß es, die Leute waren produktiver als vorher. Und dann habe ich wirklich dieser Nachricht nachgespürt, mindestens eine halbe Stunde lang durch alle Medien. Und ich habe nirgends, auch nicht bei Microsoft selbst gefunden, wie verdammt nochmal waren sie denn produktiver? Also wenn man jetzt mehr Tasten drückt, gut, da kann man jetzt nochmal drüber reden oder mehr. Ich glaube, es sind 1,2 E-Mails mehr, die Leute jetzt im Homeoffice geschrieben haben pro Tag, wo man dann jetzt auch sagt, naja, das kommt jetzt drauf an. Ist die E-Mail eine 5-Wort-E-Mail? So kannst du so machen, let's go oder so. Oder ob das so ein Riemen ist, ne? Weiß man nicht. Aber ich frage mich, wie misst man das überhaupt? Also auch die Tatsache, dass da mehr Meetings sind, heißt ja, wie wir alle wissen, definitiv nicht, dass die Leute produktiver waren, vielleicht sogar das Gegenteil. Ja? Also ich tue mich da immer schwer, wie man das messen kann. Und insofern kann ich nachvollziehen, dass man einfach die Leute gefragt hat, war das gut für dich? Ja? Ich finde auch, also das ist absolut entscheidend wichtig. Also das, was Thomas gerade gesagt hat, ist ja der spannende Teil. Also diese Überwachungsmechanismen, die da eingeführt worden sind und von einigen gemacht wurden, das ist ja eine Vollkatastrophe. Also schlimmer kann man es ja nicht machen. Also man kann ja mit MitarbeiterInnen gar nicht schlimmer umgehen, als sie zu überwachen in irgendeiner Form. Das merken die ja auch sofort. Und das ist sozusagen gruselig. Und die Anzahl der Tastaturanschläge als Effizienz zu betrachten, ist ja auch verrückt. Also selbst wenn es ein Job ist, wo das so wäre, dass die Anzahl von geschriebenen Text zum Beispiel bei Software wichtig wäre, heißt es ja, sagt es nichts über die Qualität. Und auf der anderen Seite sagt es halt auch nichts über die Qualität in dem Zusammenspiel zwischen allen MitarbeiterInnen, die dann ja normalerweise zusammen irgendwas erbringen müssen. Und deine Frage, Produktivität messen ist halt sehr, sehr, sehr schwierig und lässt sich halt auch vor allem auf einen Mitarbeiter, eine einzelne Person runtergebrochen, relativ schwer darstellen. Also zumindest, wenn man da ehrlich bleiben will. Und deshalb bleibt man irgendwo schon bei der Befragung. Also wie gesagt, in beide Richtungen. Und warum ich diese Karte hier einblende übrigens, ich wollte einfach mal kurz einen ganz wichtigen Hintergrund erzählen zu dem Thema Zeit. Also wo das meiner Meinung nach super exemplarisch und deutlich wird, was denn da eigentlich passiert. Also wir hatten ursprünglich mal, also es war 2003, da haben wir in dem Büro von meinem Kompagnon gesessen in Wiesbaden. Und Mitarbeiter kamen aus Osthofen. Da fährt man so, wenn man Glück hat, eine Dreiviertelstunde, wenn man Pech hat, eine Stunde hin und zurück. Ja? Also es ist sozusagen so die Dimension von Zeit. Und das war natürlich in allen Mitarbeitergesprächen immer ein Thema, dass das irgendwie doof ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir mieten jetzt in Osthofen ein Büro. Da sitzen nie zwei. Also die kriegen jetzt ihr Büro dorthin, also sie haben nämlich erst Homeoffice getestet, also wie gesagt 2003, auch mit den technischen Gegebenheiten von damals, Skype und so. Und dann haben sie gesagt, nee, das funktioniert so nicht, also bieten wir da ein Büro an, was ja auch für uns super war, weil Bürofläche in Wiesbaden ist halt ein bisschen anders als Bürofläche in Osthofen mieten. Also haben wir gesagt, okay, testen wir das einfach und das ist jetzt so geblieben. Also wir haben sozusagen ein Büro, wo zumindest zwei Mitarbeiter dann sitzen, obwohl wir sonst halt alle anderen sozusagen im Homeoffice haben tatsächlich, so fast alle anderen. So, und das war der Hintergrund. Und jetzt muss man diesen Zeitfaktor natürlich sehen. Natürlich arbeiten einige heute mehr, ja, also netto Arbeitszeit. Aber wenn man mal das Hin- und Herfahren mitnimmt in diese Arbeitszeit und die mal einfach mit reinrechnet, wenn man ganz ehrlich ist bei dieser Berechnung, natürlich bezahlt die ein Arbeitgeber im Regelfall nicht, sondern das bezahlt der jeweilige Mitarbeiter mit seiner Freizeit. Wenn man das mal mit einrechnet, dann ist das ein ziemlich gutes Geschäft, glaube ich, für alle Beteiligten. Also mehr und bessere Arbeit ist das Ergebnis sozusagen aus Perspektive des Unternehmens und deutlich mehr Freizeit und Autonomität und Aktionsfähigkeit auf Seiten der MitarbeiterInnen. Und ich glaube, das ist schwer auch in Studien zu packen. Also da muss, glaube ich, noch ein bisschen was getan werden in der Wissenschaft in den nächsten Jahren. Und ich glaube, da wird ja auch gerade viel gemacht. Also ich glaube, wir werden auch aus Deutschland sehr viele Studien sehen, weil die sich ja jetzt alle damit beschäftigen. Die ganzen Sozialwissenschaften beschäftigen sich gerade mit dem Thema Homeoffice. Also ich glaube, da werden wir noch ein bisschen mehr Intelligenz dann zu dem Thema hören. Naja, da sind wir jetzt beim Thema Lebensqualität und da kommt immer gerne dieses Beispiel, die pendeln ja so viel. Also wenn ich leider finde ich die Studie nicht mehr spontan, aber wenn ich es richtig sehe, dann ist die durchschnittliche Pendelzeit in Deutschland unter 40 Minuten. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel, aber ehrlich gesagt ist es gar nicht so sehr, weil es gibt natürlich ein paar Extrembeispiele. Dann gibt es halt diejenigen, die gar nicht so viel unterwegs sind. Die Frage ist, ist das negativ, wenn ich erstmal, bevor ich ins Büro gehe, meine Wohnung verlasse, möglicherweise auch irgendwo in der Bahn bin und den Tag vor mich hinordne? Oder ob das Erste, was ich arbeitstechnisch mache, ist, den Laptop aufzuklappen und sofort die Arbeit zu haben? Das ist tatsächlich was, wo ich glaube, da werden wir noch spannende Studien sehen. Aber wenn wir über das Thema Lebensqualität reden, muss man natürlich auch sagen, da sind wir beim Thema Immobilien. Weil Homeoffice bedeutet eben, die Trennung aus Privatleben und Berufsleben ist beendet. Punkt. Außer ich habe sehr viel Geld, dann auch schön. Ja, also wir, meine Frau und ich, haben halt auch ein Arbeitszimmer. Das ist total super. Könnte aber auch nur einer von uns gleichzeitig arbeiten. Die Normalsituation zum Beispiel für einen jungen Menschen ist, ich habe eine Single-Wohnung. Wenn ich diese Single-Wohnung auch nur in einer mittelgroßen Stadt habe, dann bewegt die sich nicht über 50 Quadratmeter hinweg. Auf diesen 50 Quadratmetern müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich mir nicht orthopäische Schäden zuziehen will, einen vernünftigen Arbeitstisch haben und definitiv, weil wir reden ja natürlich über Bildschirmarbeit, einen vernünftigen Stuhl. Orthopädisch vernünftige Stühle sehen scheiße aus. Ja, das ist auch leider gar nicht anders möglich. Und das heißt also, wenn ich Single bin und auf Tinder gerade ganz tolles Date gehabt habe und diese Person betritt dann das Zimmer, in dem es romantisch werden soll, dann guckt ihr auf den orthopädisch korrekten Stuhl. Wenn ich alleine bin und Netflix durchbinge, dann gucke ich auf diesen orthopädisch korrekten Stuhl und ich weiß immer, ich könnte jetzt in diesem Moment aufstehen und arbeiten. Und das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Und das wird sich auf Dauer auch nicht ändern, weil die Wohnungen in Städten so geschnitten sind, sie werden eher kleiner als größer derzeit. Und wenn wir das ändern wollten, müssten diese Wohnungen deutlich teurer werden. Und außerdem müssten die gesamten Immobilienkonzepte neu überdacht werden. Das ist etwas, was in der Änderung 10 bis 20 Jahre dauern wird. Und das heißt also, Thema psychische Hygiene, Privatleben und Berufsleben sind nicht mehr getrennt. Also ich habe mir gerade einen sehr schönen neuen Schreibtischstuhl gekauft. Ich kann euch nachher auch zeigen. Ich fand den jetzt nicht so hässlich, ob ich ihn natürlich von meinem Bett aussehen wollte, weiß ich nicht. Die Immobiliengeschichte, die geht ja noch weiter. Ne? Gerrit erwähnt das häufiger in seinem Podcast, aber ich sage das jetzt mal an der Stelle. Auf der anderen Seite werden sehr, sehr große Büroflächen frei. Vielleicht kann man die ja auch in Wohnungen umwandeln. Ich habe einen Onkel, der, nee, ein Schwiegeronkel sozusagen, also der, ja egal, ein Schwiegeronkel, der Immobiliengeschichten in München macht. Und es ist über 10 Jahre her, dass der mal meinte, ja, hätte da ein Gebäude in der Nähe vom Bahnhof und ob ich da eine Idee habe. Und da habe ich gesagt, mach ein Stockwerk Büros und ein Stockwerk Wohnungen und hol da Startups rein. Ja? Also ein Stockwerk WGs und ein Stockwerk Büros und dann können die da, ne, dann brauchen die das Gebäude nicht zu verlassen. So ein bisschen das Google-Modell, ne? Und er hat mich nur angeguckt, als wenn ich ein Idiot wäre und schade, dass er es nicht gemacht hat, wäre interessant gewesen. Aber ja, diese Gebäude in den, also in USA, ich glaube in Palo Alto und weiß da Geier wo, da werden demnächst massiv Büroflächen frei. Ja, ganz so einfach ist so ein Umbau dann leider auch nicht, sagen zumindest Architekten, denen ich das jetzt einfach auch mal glaube, sondern die Kosten sind dann erstmal erheblich. Und natürlich müssen wir die Finanzierung von Immobilien uns da auch angucken. Da wird es dann sehr, sehr komplex, weil die meisten Immobilienprojekte sind halt geschlossene Fonds. Die haben eine gewisse Mindestrendite versprochen. Wenn sie diese Mindestrendite nicht halten können, sind sie schadenersatzpflichtig. Das heißt, sie gehen lieber hin und lassen Büroflächen freistehen, als sie umzubauen, weil zum Umbau müsste dann ja noch mal mehr Geld fließen und das würde dann die Rendite auch wieder sinken. Also insofern, da sind wir, glaube ich, in einem Clusterfakt drin, der nicht wirklich auflösbar ist, zumindest mit der Struktur des Immobilienmarktes in Deutschland. Ich sehe das tatsächlich nicht so negativ. Also man einfach so ein paar Stichworte dazu, die man nicht vergessen sollte, wenn man darüber redet. Also A, ich bin komplett dabei, es ist zum Teil schwierig, wie MitarbeiterInnen arbeiten. Das, also vor allem im letzten Jahr. Also die, die auf einmal da reingeworfen wurden und sich auch nicht dran gewöhnen konnten, wo die Arbeitgeber zum Teil auch überfordert waren und das hat nicht gut funktioniert. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es ist eine Situation, die halt ad hoc passiert ist. Was aber auch passiert ist davor schon und was wir auch haben im Immobilienbereich, ist das Thema Coworking. Also mittlerweile ja auch in kleineren und wirklich sehr kleinen Städtchen. Also das ist ja etwas, was existiert, die auch ziemlich gut ausgestattet sind, auch was die Büromöbelsituation angeht. Und da muss man halt schon sagen, also ich muss ja nicht als Mitarbeiterin die ganze Zeit sozusagen bei mir zu Hause und im Zweifel noch in einer schlechten Umgebung sitzen, sondern ich kann ja auch dort rausgehen. Also das ist ja sozusagen auch jedem selbst überlassen. Und ich glaube, die da permanent reingehen wollen und das auch tun wollen, die passen sich halt auch in mehrerer Hinsicht an. Genauso passen sich die Unternehmen halt daran an. Also ich glaube, die Probleme, die auf den Immobilienmarkt zukommen, die kommen weniger aus dem Homeoffice, sondern die kommen aus dem Klimawandel. Da werden die sich noch in ganz anderen Dimensionen freuen dürfen, was sie so alles verändern müssen. Aber ich glaube, dass das machbar ist und dass es da ja auch Konzepte für gibt. Also Coworking ist ein existierendes Konzept. Und gerade das, was du angesprochen hast, Olli, die Jungs da drüben in den Staaten, die nutzen das ja ganz aktiv. Da sind ja auch große Unternehmen, die gerade ihre Büroflächen abstoßen. Übrigens genauso wie hier in Deutschland, die also die Mieten da aufkündigen oder auch verkaufen. Und die sagen natürlich ganz klar, wir brauchen weiter Meetingräume, also für Kunden, wir brauchen Meetingräume für MitarbeiterInnen. Wir werden natürlich dafür sorgen, dass wir die auch anmieten können. Und ich glaube, dass da in dem Immobilienmarkt gerade sehr viele Dinge passieren, die auch sehr spannend sind und in keiner Form so negativ und auch so schwierig sind. Weil, wie gesagt, es gibt etablierte Konzepte für, ich miete mal kurz ein Büro an. Ja, aber das ist ja hübsch für kleine Läden wie unsere, ja. Da kann man sich das dann vielleicht nochmal überlegen. Aber es fängt schon damit an, dass man in diesen Coworking Spaces, wenn wir für Großkunden arbeiten, könnten wir das nicht in einem offenen Coworking Space machen, sondern da bräuchten wir einen geschlossenen Raum. Weil da einfach auch sicherheitsrelevante Dinge sind, die nicht von jemand anders mal eben über die Schulter erblickt werden sollten. Deshalb ist halt auch der Glaube, dass man zum Beispiel beim Großunternehmen die entmieteten Flächen ersetzen kann durch Coworking Space, ist ehrlich gesagt ein bisschen naiv. Da fallen die bei Henkel oder bei der Deutschen Post fallen die hinten über, weil es halt einfach so viele Punkte gibt, die sicherheitsrelevant sind und wo niemand sehen darf, was auch gerade auf dem Bildschirm passiert. Aber natürlich zeigt das vor allem halt eines, beziehungsweise ich finde es ein bisschen bizarr zu sagen, ja, der Arbeitnehmer fährt nicht ins Büro, aber der fährt zum Coworking Space. Es mag halt Leute geben, die so weit von der Arbeit entfernt sind, dass der Coworking Space näher liegt. Aber ich glaube, das ist definitiv eine Minderheit, eine kleine Minderheit. Aber es zeigt ja, dass die Menschen ein Bedürfnis danach haben, in einem Umfeld zu arbeiten, wo Menschen sind. Und ich kenne halt das Beispiel eines großen Tech-Konzerns, der weltweit Homeoffice verarbeitet hat und das auch im Moment noch Open-End. Und die Pflicht der Mitarbeiter ist es, von zu Hause aus zu arbeiten, aus genau diesen Gründen. Und ich kenne aber zwei Personen, die für einen der großen US-Tech-Unternehmen arbeiten, die haben sie verbotenerweise in einem Coworking-Space eingemietet, weil sie es zu Hause nicht aushalten. Und da sehen wir ja schon dieses ganze Malesse, die wir dann halt auch haben, dass die Leute halt ja in Gruppen arbeiten wollen. Die wollen ja miteinander arbeiten und ein Miteinander ist eben keine Zoom-Konferenz, sondern die wollen Menschen um sich rum haben. Und deshalb halte ich halt auch diese Entmietung von Flächen für einen riesigen strategischen Fehler. Denn was sage ich denn zu meinem Arbeitgeber, wenn ich jetzt sage, ich würde gern morgen ins Büro kommen und es sind nicht mehr genug Arbeitsplätze da? Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Diskussion, die zu extrem in die Pole geht. Also mein Eindruck und auch meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren ist, ja, es gibt Situationen, in denen muss man da gibt es meines Erachtens sogar keine Alternative, wirklich zusammensitzen und zusammenarbeiten. Im Zweifel auch mal eine ganze Woche oder zumindest ein Wochenende, um sich wirklich intensiv auszutauschen. Aber im Regelfall ist das danach nicht erforderlich. Und im Regelfall kann man das dann lösen. Da kann man im Zweifel auch in ein Hotel gehen und das auch mit anderen Aktivitäten verbinden, die vielleicht sogar noch viel angenehmer sind als die reine Arbeit. Aber das ist absolut unumgänglich. Und es gibt ganz sicher auch MitarbeiterInnen, die für Homeoffice nicht gemacht sind. Ich habe das ja gerade erzählt auch, dieses Beispiel mit Osthofen, dass wir da ein Büro haben, liegt daran, dass diese beiden Mitarbeiter das nicht wollten. Also die wollten nicht im Homeoffice sind. Die wollten diese klare Trennung. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Also das ist sozusagen nicht gestern passiert, sondern das ist lange her. Insofern kenne ich das Problem auch sozusagen. Aber es lässt sich halt auch lösen. Nur der Unterschied ist halt, dann gehe ich halt viel näher ran. Und wir haben ja gerade über Immobilienentwicklung geredet. Also die meisten, die sich damit beschäftigen, die denken schon in längeren Strukturen und Zyklen. Und dass wir heute diese Ghettoisierung haben von Gewerbe und Wohnung komplett getrennt, ich glaube, dass sich das auflösen wird in der nächsten Zeit. Also das ist, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das passiert jetzt schon. Und wir werden Coworking auch dezentral in den Städten und natürlich auch in den Außenflächen haben, da, wo die Leute nämlich leben. Und ich glaube, das passiert einfach. Und deshalb, also diese Extrempositionen, die bringen mir, glaube ich, gar nicht weiter. Ich glaube, es ist wirklich entscheidend wichtig zu gucken, wie kann zusammengearbeitet werden? Und das ist die wichtige Frage. Und wann brauche ich die Situation, dass man zusammensitzt? Wann reicht mir eine Zoom-Konferenz oder irgendeine andere? Und wann reicht mir halt auch die echte Arbeit, also wo ich halt über entsprechende Projektmanagement-Software und Ähnliches dann arbeite, Tickets abarbeite und den Job erledige, das, was ja häufig mit Reden nicht getan ist. Also das, was Sie hier machen, ist ja sozusagen das Gegenteil von Arbeit. Ja, aber also zwei Dinge. Das eine, der Glaube, dass sich jetzt die Städte so drastisch verändern, den teile ich überhaupt nicht. Also das hat natürlich auch mit Stadtplanung zu tun. Und da ist es halt einfach so, dass es Lagen gibt, die immer die bevorzugt sind. Wir haben das Konzept des CBD, des Central Business District, das sich selbst in so einer relativ kleinen Stadt wie Düsseldorf jetzt verbreitet hat. Und das kriegt man nicht über das Thema Mieten abgefangen. Ja, also diese Trennung wird es immer geben, außer aber der gesamte Handel platzt uns weg. Der ganze stationäre Handel würde wegfallen. Wenn das passiert, dann haben wir aber ein ganz anderes Problem als Homeoffice. Insofern bin ich da sehr skeptisch, ob jetzt plötzlich an der Kö Wohnungen entstehen, die nicht für Millionäre sind. Milliardäre. Ich glaube, wir sind alle keine Immobilien-Spezialisten. Also wir sollten das Immobilienthema vielleicht einfach wegdrücken. Ich glaube, das ist gar nicht weg, weil ich möchte da auf eine großartige Real Estate Marketing Agentur hinweisen, die heute nicht an Start ist. Die heißt Niehaus Knüver & Friends. Der Name ist angeheiratet. Deshalb konnte ich mir da ein bisschen Fachwissen erwerben am Käsebrottisch am Abend. Wir können nicht sinnvoll über Homeoffice diskutieren, wenn man nicht solche Sachen mit bedenkt. Und ich glaube, das ist großes Manko der Diskussion, die da auch unter meinem Artikel geführt wurde, ist, wir haben eine sehr individuelle Betrachtung der Menschen, die sagen, ich hätte jetzt aber gerne lieber Homeoffice. Und das sagt eine spezielle Klientel. Und was wir brauchen, ist eine Abwägung der individuellen Interessen dieser Menschen, wenn man die noch als Mitarbeiter halten möchte. Es gibt vielleicht auch Gründe, das gar nicht zu tun, weil diejenigen, die innerlich gekündigt haben, finden Homeoffice super geil. Und die arbeiten ihre Tickets ab. Für mich ist das Abarbeiten von Ticket eine Horrorvorstellung. Ganz ehrlich, das ist das Gegenteil von erfüllender Arbeit für mich. Und wir haben im Gegenzug dazu die Interessen des Unternehmens. Und die Diskussion über Homeoffice geht sehr stark in die Richtung, dass die Individualinteressen in den Vordergrund gerückt werden. Der Witz ist nur, wenn nur die Individualinteressen im Vordergrund stehen und nicht die Interessen des Unternehmens, dann wird es im Unternehmen nicht gut gehen. Und dann verschieben sich die Individualinteressen sehr stark in Richtung Arbeitslosengeld. Ich meine, dass das so einfach auch nicht ist, zeigt ja zum Beispiel Microsoft. Den Namen hatten wir vorhin schon. Microsoft ist ja sehr früh und auch sehr stark in dem Bereich unterwegs gewesen und organisiert es auch sehr gut und macht das auch, glaube ich, um die eigenen Tools auch sauber anzuwenden und weiterzuentwickeln. Also das ist ja ein Unternehmen, was jetzt das lebt auch seit langem. Und es gibt andere, die das auch seit langem leben, also so große und kleine. Und es gibt sozusagen Extremvarianten von totaler Dezentralität und immer den Mittelweg mit, wir haben eigene Immobilien, wir haben eigene Meeting- und Konferenzräume für auch natürlich entweder die Repräsentation oder halt auch für die Sachen, die geheimnisumwoben sind und die da draußen auf keinen Fall dringen dürfen. Aber ich glaube, wie gesagt, das sind so Extrempole. Und ich glaube, dass sich dazwischen ganz viel entwickelt hat, schon in den letzten Jahrzehnten. Nicht unbedingt hier in Deutschland, wo man das sehr, sehr stark trennt und wo halt diese Präsenzpflicht viel stärker ausgeprägt war in den letzten Jahrzehnten, als das zum Beispiel in den USA der Fall war. Und ich glaube, wir haben hier etwas, wo Corona eine Entwicklung angestoßen hat und wo diese Entwicklung auch nicht stoppen wird. Und das, was du sagst, ist, die Leute, also die MitarbeiterInnen, die wollen im Homeoffice bleiben. Nicht nur die, die nicht gekündigt haben, da gebe ich dir recht, die haben da sicherlich ein Interesse dran, aber vor allem auch die, die sich persönlich weiterentwickeln wollen und entfalten wollen und das auch können. Und ich glaube, da muss man wirklich schauen, ob das möglich ist, individuell. Nein, also da würde ich dir brutal in einigen Punkten widersprechen. Also erstmal die Präsenzpflicht in Deutschland. Ich habe gerade nicht richtig verstanden, es kann sein, dass ich es falsch verstanden habe. Du sagst, die Präsenzpflicht in Deutschland war stärker ausgeprägt als in den USA? Nein. Das würde ich bestreiten. Und zwar in einem Punkt. Du hast vollkommen recht, wenn man nur die Tech-Szene betrachtet. Ansonsten aber in klassischen Unternehmen, egal ob es Banken sind, ob es Autohersteller sind, ist die Präsenz vielleicht in den USA wahnsinnig wichtig. Da ist die Arbeitsbedingungen in den USA natürlich insgesamt sind halt so, da wird ja kein Deutscher auflaufen, auch was die Büroausstattung betrifft. Aber du hast Microsoft erwähnt. Microsoft hat über 50 interne Studien jetzt in der Pandemie durchgeführt und die haben die Ergebnisse mal aufgeschrieben für die Harvard Business Review. Und da sehen wir halt genau dieses Thema, die Leute wollen in Homeoffice, bin ich mir nicht so sicher. Weil was die bemerkt haben, ist, dass die Mitarbeiter, und das ist jetzt eben auch wieder eine Selbstauskunftsstudie, insofern mit aller Vorsicht zu genießen, aber sie hatten das Gefühl, dass die Bindung zu Kollegen und Arbeitgeber verloren gehen. Was aufgefallen ist, dass die bei den internen Chat-Tools, also so sie denn funktionieren, weil es ja Microsoft, dass die Nachrichten an das gesamte Team, die Zahl der Nachrichten gesunken ist, die Zahl der Nachrichten in kleine private Gruppen ist gestiegen. Das heißt, wir haben eine also die Unternehmen werden so Silos. Und die Mitarbeiter haben ein Gefühl der Isolierung entwickelt und das betrifft vor allem die jüngeren KollegInnen, die Schwierigkeiten haben, im Unternehmen Fuß zu fassen. Und das ist jetzt was, in dieser gesamten Diskussion versuche ich, unser Unternehmen immer hier rauszuhalten, aber tatsächlich, wir haben halt ja ein relativ junges Team und genau dieses Gefühl der Isolierung haben wir wirklich auch beobachtet. Und These, die ist jetzt ganz brutal, aber das Thema Depression durch Homeoffice, das wird noch richtig lustig werden. Also erstmal, das ist definitiv ein Problem. Also da wollen wir gar nicht drüber reden. Also und gerade, aber jetzt sind wir natürlich auch, also du sagst hier Microsoft und auch, du hast gerade auch bezogen auf die letzten anderthalb Jahre das gesagt. Das Problem der Isolation war ja auch extrem verschärft. Das hatte ja eigentlich mit der Arbeit nichts zu tun, sondern es gab halt insgesamt Kontaktbegrenzungen. Also es war eine Isolation, die weit über den Arbeitsteil hinausging. Natürlich, da beschäftigt man sich so 8+ Stunden mit am Tag, aber das war ja daneben auch noch so. Also dass sich Menschen isoliert gefühlt haben und in Depressionen gerutscht sind in den letzten 18 Monaten. Das hat ja nicht unbedingt was mit dem Homeoffice an sich zu tun, sondern mit der Gesamtsituation. Und wenn man davor die Zeit betrachtet, also das, was davor war und an Homeoffice lief, dann gab es das da auch und es wurde auch sehr genau betreut und angeschaut. Also wie gesagt, da gibt es ja auch Studien, die vor Corona sind und das sich angucken. Und da muss man natürlich auch gegen agieren. Also man kann nicht einfach die Leute ins Homeoffice schicken und sagen, jetzt kümmere ich mich nicht mehr drum. Das funktioniert ja vor Ort auch nicht. Ich kann die auch nicht ins Büro setzen und sagen, ich kümmere mich nicht mehr drum und hoffe das Beste. Also das funktioniert in beiden Settings nicht. Also das ist natürlich auch eine Pflicht der Organisation, sich damit dann zu beschäftigen. Und gerade wenn so ein radikaler Bruch da stattfindet, wie der vor anderthalb Jahren stattgefunden hat, dann ist es natürlich noch eine höhere Anforderung an diejenigen, die Führungskräfte sind oder Inhaber oder was auch immer sie dort für eine Rolle haben. Und die wurde halt häufig nicht wirklich gut ausgefüllt. Also dieses Thema, was ja in Deutschland unglaublich breit diskutiert wurde, weil dieses Führen auf Distanz, das war ja diesen, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff irgendwo in einem anderen Land gibt, aber das war ja auf einmal ein Thema, weil man sich auf einmal gedacht hat, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, ob die was tun. Und da kamen dann ja auch so Ideen wie, ich hätte am liebsten eine Webcam, die da immer drauf ist und ich weiß, dass die da irgendwas an ihrem Rechner tun. Das funktioniert natürlich nicht. Und natürlich hat das was mit einer kulturellen Prägung zu tun, die fehlte. Und was ich wohl meinte, war natürlich bezogen auf den Tech-Bereich. Es gibt aber auch andere Bereiche. Also ich würde sagen, alle Branchen, die sehr wissensnah sind und wo sehr viel Wissensarbeit gemacht wird, die sind auch in den USA weniger präsenzorientiert als hier. Also gut, Banken ist kein gutes Beispiel. Ja? Also dieser Bankenversicherungsblock, den nehmen wir mal raus. Aber es gibt ja auch andere Bereiche. Also wenn man auch in die neueren Tech-Konzerne geht, also nicht nur IT, sondern hat auch Biotech und Ähnliches, da funktioniert das schon anders. Und das ist auch anders als hierzulande. Also ich glaube, da können wir auch wirklich lernen von dort drüben. Und ich glaube, wir können auch viel lernen aus dem, was jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Auch was man besser noch machen muss, als es gemacht wurde. Und du sagst, die Leute müssen sich kümmern. Also das ist ja jetzt immer sehr wolkig. Also es geht ja nicht darum, dass man die kontrolliert. Und ich glaube ehrlich gesagt auch dieses, da wollen Leute Kameras und so haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach ein Mythos ist, der von ein paar Medien vorangetrieben wurde, weil ich habe mich halt auch sehr viel ausgetauscht mit Top-Führungskräften bis C-Level und niemand hat das gesagt. Ja, also ich glaube, da ist auch jeder schon sensibilisiert, was Datenschutz betrifft. Aber tatsächlich ist dann die Frage, was kann denn jetzt so eine Führungskraft tun, um A, die Wassertemperatur der Mitarbeiter zu checken und B, zu sagen, ich bin für dich da. Naja, aber das ist ja das, was sie vor Ort auch tun sollte. Das ist ja der also für mich der Witz an dieser ganzen Thematik ist, dass das ja vorher auch schon diskutiert wurde, und zwar im Büro. Also das Problem ist ja für viele Führungskräfte häufig gewesen, also gerade die klassisch geprägten, sagen wir es mal so, dass Präsenz gleich Arbeit war. Das war so ein Gedanke. Also wenn die Leute pünktlich da sind, an ihrem Rechner sitzen und nicht aussehen, als würden sie nichts tun, dann arbeiten die. Das war sozusagen so eine ganz einfache Art von Führung auch. Also ich kontrolliere, ob die da sind. Und das fehlt dann auf einmal. Und das hat viele frustriert. Also die konnten das nicht. Die konnten den jetzt auch nicht permanent per Videokonferenz mal kurz da reinschauen, ob die jetzt was machen. Und deine Frage ist völlig berechtigt. Und das ist ja das, was sich ändern muss. Und das ist auch das, worüber wir meines Erachtens noch viel mehr hier reden sollten. Nämlich die Frage, wie kann ich Arbeit organisieren, wo ich keine Präsenzkultur habe, wo ich eine Kultur habe, die mobiles Arbeiten vielleicht sogar befördert oder zumindest als normal hinnimmt, weil so viele MitarbeiterInnen das wollen. Und die Frage, die zu beantworten, ist der entscheidende Punkt. Und du hast vorhin gesagt, Ticketsysteme und Tickets abarbeiten ist fürchterlich. Aber tatsächlich ist es ja so, diese Tickets repräsentieren ja letztlich nichts anderes als vereinbarte Ziele, die ja meist auch nicht von der Führungskraft mehr vorgegeben werden, zumindest bei uns nicht, sondern die sozusagen im Team abgestimmt werden und dann abgearbeitet werden. Und das ist natürlich etwas, wo mit relativ kurzem Zeithorizont geschaut wird, was wollen wir erreichen, zum Beispiel in einer Woche oder in zwei. Und dann wird das halt natürlich verschriftlicht, abgearbeitet, da wäre natürlich, findet viel Abstimmung statt und Ähnliches, aber das ist halt alles anders als das, was vorher auch bei uns der Fall war. Wir waren ja zumindest in dem oder dem kurz auch Präsenz und haben das dann aufgelöst, aber das hat natürlich ganz andere Instrumente zur Folge als die in dem üblichen Präsenzbetrieb laufen. Und dieser kulturelle Shift, der konnte nicht funktionieren über Nacht. Also ich weiß nicht, inwieweit du selbst persönlich dort auch beratend unterwegs warst, aber das musste man auch den Kunden sagen. Es kann nicht von heute auf morgen plötzlich, können alle deine Führungskräfte dieses Führen auf Distanz mal kurz machen. Aber du hast ja die Voraussetzungen nicht dafür. Mir fehlt noch immer das, was soll man denn eigentlich tun? Weil du sagst jetzt, früher, da wurde dann Präsenz als Arbeit. Früher war, also im Büro ist es halt so, alle wirklich guten Führungskräfte, die ich kenne, gehen durch Büros. So. Und das tun sie nicht, um zu gucken, ob da jemand sitzt, sondern das tun sie, um vielleicht auch mal zu sagen, wie ist es denn so? Und das entfällt jetzt, beziehungsweise es wird jetzt zum Zoom-Meeting oder zum Telefonanruf. Und das ist eine ganz andere Situation. Das hat tatsächlich was von Bedrohlichkeit. Weil wenn der Chef jetzt ein Zoom-Meeting machen möchte, nur mit mir 1:1. In der Gruppe habe ich sofort wieder was anderes. Um mal zu sagen, wie war es Wochenende? Das ist aber komisch, oder? Was wollte der? Ja, und ich glaube, dass das eine ganz, ganz schwierige Situation ist. Und deshalb sind ja auch diese Ideen entstanden, wie zum Beispiel, weil jetzt alle im Homeoffice ist, machen wir jetzt dann gemeinsam Spökes. Ja, also den abendlichen Wein und so. Nur das ist halt abendlich. Und zack, habe ich mehr Arbeitszeit. Ja, oder manche haben natürlich auch wirklich Coffee Hour oder so gemacht, was absurd, also was ganz witzig war bei einer Person in meinem Umfeld, sage ich jetzt mal vorsichtig, war das dann so, die hat an ihrem Rechner weder ein Mikro noch eine Kamera, die musste dann zur Coffee Hour, musste sie dann auf ihrem Privathandy kommen, weil der Bürorechner, also die war weiterhin im Office, aber viele andere waren eben, also sie war eigentlich zusammen mit der Chefin die Einzige, so ungefähr. Und andere Leute waren halt dann zu Hause und dann hat man halt so eine virtuelle Kaffeestunde gemacht. Die war aber dann natürlich während der Arbeitszeit. Ja. Vielleicht, ich würde ganz gern noch sag doch was dazu, dann würde ich gerne noch einen anderen Aspekt mal auf den Tisch legen, den wir jetzt noch nicht so wirklich durchgekaut haben. Also einfach noch kurz zu dem Thema, um das nicht so ganz ruhig zu sagen. Das, was du sagst, Thomas, ist genau der Punkt. Also eine gute Führungskraft hat sich schon früher dadurch ausgezeichnet, dass sie sich als Gesprächspartner angeboten hat und dafür gesorgt hat, dass Probleme aus der Welt geschafft werden. Also es gibt ja all diese Theorien dazu und die Idee, dass sozusagen Motivation entstehen sollte, das ist nicht, zumindest nicht meine Vorstellung. Der Punkt ist, es geht meines Erachtens vor allem darum, Mitarbeiter nicht zu demotivieren, also dafür zu sorgen, dass deren Probleme aus der Welt geschafft werden, damit die ihre Ziele erreichen können. Und das hat sich ja nicht verändert. Durch diese, wenn man das in Distanz macht, ist das genau die gleiche Aufgabe, nur, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, das ist aufwendiger geworden. Also insbesondere für die, die in irgendeiner Form Führungsverantwortung haben, ist das zeitlich und auch inhaltlich aufwendiger geworden. Und die das nicht über Jahre gelernt haben, auch für eine Kultur zu sorgen, wo MitarbeiterInnen auf die Führungskraft zugehen und genau diese Hilfe abfordern, funktioniert es nicht ad hoc und vor allem nicht, wenn vorher genau das Gegenteil gelebt wurde. Also wo diese Präsenz gar nicht da war und auch gar nicht so gelebt wurde. Und das ist natürlich dann sehr schwierig. Und das ist sozusagen das Problem der letzten anderthalb Jahre. Und das ist auch das, wo einige Unternehmen schlicht und ergreifend gescheitert sind, weil sie diese Umstellung nicht hinbekommen haben, dass eine Vertrauensbasis geschaffen wurde, die dafür gesorgt hat, dass einzelne MitarbeiterInnen gesagt haben, okay, ich gehe dort jetzt hin, weil ich weiß, dass ich hier gerade nicht vorwärts komme und ich kann das auch im Team nicht erklären, sondern ich brauche jetzt jemanden, der mir den Rücken stärken und dafür sorgt, dass das hier vorwärts geht. Und daneben ist natürlich so, dass Führung heute so oder so anders läuft, zumindest in meiner Realität und das nicht im Zweifel an einer Person hängt, sondern das halt an mehreren hängt, die das abstimmen. Und ich glaube, dass das halt auch sehr gut mit der Dezentralität zusammen einhergeht, weil man halt eben nicht zwangsläufig so eine One-to-One-Situation haben muss und das anders laufen kann. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine kulturelle Frage, die sich auch nicht ad hoc schaffen lässt. Das geht gar nicht. Und wer das behauptet, der hat das noch nie gelebt, weil das nicht über Nacht realisierbar ist. Alleine diesen Vertrauensvorschuss, den man da braucht. Also zu dem Thema digitales Arbeiten und Rumwandern, eine ganz kurze Bemerkung und dann ein neues Thema noch. Ich fand es ganz witzig, es gab, was war das, Digitale Woche in Nürnberg oder irgendwas? Das war auf so einer Oberfläche von einer französischen Firma und die hatten praktisch also im Lockdown sozusagen ihr Büro virtuell nachgebaut. Jeder saß in seinem Zimmer an seinem Schreibtisch. Und als sie jetzt aus dem Lockdown wiederkamen, fast hätte ich gesagt, mal kurz über den Sommer, haben die sich immer noch in ihrem virtuellen Raum an den virtuellen Schreibtisch gesetzt. Das heißt, in der Tat wäre es in so einer Umgebung möglich, also wenn ich jetzt nicht einen Zoom-Call habe, den ich initiiere, sondern das sah dann so ähnlich aus wie WonderMe oder Gather, also dass man da irgendwo saß und dann kam einer rein und sobald der nahe genug kommt, geht halt dann schon das Videofenster auf. Aber das ist ja was anderes als ein Zoom-Meeting, ja, und dadurch kann ich einen ähnlichen Effekt erreichen. Also eine Sache, die wir noch nicht wirklich diskutiert haben, ist ja mal wieder so eine deutsche Krux, dass es ja im deutschen Recht sowas wie Homeoffice gar nicht gibt. Das heißt, wenn die Politiker über Homeoffice-Pflicht reden, also wir haben wohl den Begriff Telearbeit, das ist dann, so wie wir das diskutiert haben vorhin, ein echter Arbeitsplatz mit einem ordentlichen Bildschirm, einem ordentlichen Stuhl, vielleicht einem höhenverstellbaren Tisch oder was auch immer. Und dann haben wir sozusagen das mobile Arbeiten, das praktisch, wo der Arbeitgeber sagt, mach das doch von mir aus im Starbucks oder wo auch immer du bist oder im Oberholz in Berlin oder sonst wo. Jetzt haben wir die zwei wichtigsten Kaffeetankstellen in Deutschland genannt. Und dann kommt dazu ja noch, dass das, was wir in der Pandemiezeit als Homeoffice hatten, ja nicht wirklich, also als Work Anywhere, wenn es zu Hause war und man hatte schulpflichtige Kinder. Ich hatte glücklicherweise nur noch eins, ja, und das war schon in der Oberstufe nicht besonders betreuungsbedürftig an der Stelle. Aber wenn man da natürlich kleine Schulkinder hatte oder Kindergartenkinder, noch schlimmer oder jüngere, dann war das natürlich kein echtes Arbeiten an der Stelle. Und jetzt haben wir jetzt diese ganze Geschichte Pflicht zum Homeoffice, Pflicht Homeoffice auf Antrag des Arbeitnehmers und so weiter. Also alles, oder eigentlich muss man sagen, Work oder Mobile Work oder Work from Anywhere. Was würdet ihr jetzt sagen, was muss da, also selbst unter der ganzen Perspektive, dass nur die Arbeitsunwilligen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, um Thomas jetzt etwas zu pointieren, dass nur die Arbeitsunwilligen wirklich für Homeoffice sind. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir eine neue Definition? Brauchen wir eine neue Gesetzgebung? Wie sollte die aussehen? Gibt es eine Pflichtweiterbildung jeder Führungskraft zum Remote Leadership heißt das Ding, glaube ich, übrigens auf Englisch und kommt durchaus auch in den Headlines vor, aber ich glaube nicht so oft wie in Deutschland. Gerrit, magst du anfangen? Oder Thomas hat's Mikro. Ich war gerade schon dran, deshalb eigentlich ist Thomas dran insofern. Ja, genau. Also Thomas, du hast das Mikro schon auf. Brauchen wir neue Gesetze? Also ich bin kein Freund von sehr engen Gesetzgebungen, aber was natürlich schon zu beobachten ist, ist, dass die Investitionen, die Unternehmen in Homeoffice tätigen, absurd niedrig sind. Also ich habe jetzt von irgendwo schrieb mir ein Großkonzern, ja, pro Mitarbeiter 300 Euro. Ja, hübsch. So kann das dann natürlich, das kann nicht gut gehen. Das kann also pro Schreibtischtäter, oder? Pro Person, ja, klar, pro Person. Also, aber nein, ich meine pro Schreibtischtäter, also nicht, klar, wenn man jetzt, wenn die jetzt natürlich viele Produktionsmitarbeiter sind. Also pro Homeoffice-Arbeitsplatz. Pro Homeoffice-Arbeitsplatz, ja. Okay. So, das kann nicht funktionieren. Da sind wir uns auch einig. Natürlich wird es die Unternehmen geben, die die Situation ausnutzen. Es wird diejenigen geben, die das gut machen und in die Mitarbeiter investieren. Ich bin jetzt natürlich schon Marktwirtschaftler und sage, das wird sich dann auch regeln, weil wir sind natürlich in einer Situation, in der wir einen Mangel an Arbeitskräften haben, gerade im gut ausgebildeten Bereich. Weshalb ich schon glaube, dass da einfach auch die Arbeitskräfte selbst den größeren Druck ausüben können als irgendwelche Gesetze, mit einer Ausnahme. Was ich bei Großunternehmen ganz massiv beobachte, ist, dass junge Mitarbeiter aus Deutschland in den Bewerbungsprozessen ziemlich abkacken gegenüber Bewerbern aus Osteuropa und aus Asien. Weil die sind nämlich viel stringenter und ticken viel mehr so, wie man halt dann in einem Großunternehmen nach vorne kommt, als das bei den Deutschen der Fall ist. Da könnte natürlich dieser Druck, da etwas zu ändern, dann auch wieder gemindert werden. Aber wie es dann am Ende ausgeht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin halt bei Gesetzen immer vorsichtig, weil ganz häufig richten Gesetze das Gegenteil von dem an, was sie eigentlich wollen. Deshalb bin ich da skeptisch. In das Lied stimme ich gern mit ein. Also ich glaube auch, es ist auch, also wir sind, Ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, wir sind jetzt in Deutschland in einem Prozess. Der hat jetzt angefangen. Der wurde vielen Unternehmen auch aufoktroyiert. Also die wollten das nicht und haben sich auch zum Teil mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, inklusive mit 300 Euro. Das ist ja eher traurig. Aber also das wollte niemand. So, das ist passiert. Die Situation, die meisten haben das Beste daraus gemacht, was sie konnten in dem Moment und das versucht so. Und jetzt werden wir in den nächsten Jahren sehen, was davon übrig bleibt und was wieder weggehen wird. Das ist das, was ich glaube. Also die Extremsituation haben wir jetzt erlebt. Nichts hat richtig funktioniert, nichts war vorbereitet, alle wurden ins kalte Wasser geschmissen. Man hat sich dann mehr oder weniger angepasst auf allen Seiten, aber das war nicht das Optimum. So, und es wurde gesehen, okay, es gibt Produktivitätsgewinne bei einigen, es gibt bei einigen auch das glatte Gegenteil, keine Frage. Es gibt Lerneffekte und ich glaube, dass da sehr viel passieren wird. Aber jetzt mit Gesetzen zu kommen, wäre meines Erachtens das Dümmste, was man gerade machen kann. Also ich möchte es einfach noch ein bisschen schärfer formulieren, weil jetzt ist ja der Prozess gerade erst mal angestoßen. Also das jetzt schon politisch regulieren zu wollen, ist mindestens 3 Jahre zu früh. Und das müssen jetzt erstmal die Unternehmen und auch die MitarbeiterInnen irgendwie in den Griff kriegen. Die müssen nämlich jetzt da schauen, wie sie das auskonstruieren. Und das, was Thomas gerade gesagt hat, ist genau der Punkt. Also gerade in dem Bereich, der besonders Remote Work nahe ist und Homeoffice nahe ist, da reden wir über Menschen, die relativ großen Einfluss auf Gehalt und alle anderen Parameter um sie herum haben. Und ich glaube, dass sie das hinkriegen, das so zu definieren, dass die nicht mit 300 Euro einmalig abgespeist werden. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist, der jetzt erstmal kommen muss. Aber, und das ist dann der Punkt, der irgendwann kommt, es gibt halt auch die das so nicht so direkt beeinflussen können. Und da muss man halt einfach gucken, was passiert. Aber auch da glaube ich, wir wissen alle, ich glaube, es gehen über 500.000 Mitarbeiter jetzt jedes Jahr aus dem Arbeitsmarkt raus und es kommen irgendwie nur 100.000 nach. Also da kann jeder, glaube ich, sich relativ schnell ausmalen, wie die Situation ist und was da passieren muss. Also wir brauchen viel mehr Effizienz und wir brauchen natürlich sehr angenehme Situationen für diejenigen, die bei einem Unternehmen arbeiten sollen. Und wenn die nicht gegeben sind, dann gehen die weg. Und zu Recht. Und das wird sich alles geben. Und deshalb, das ist auch die meiner Meinung nach wichtigste Argumentation, über die man reden muss. Wie kann ich MitarbeiterInnen gewinnen und wie kann ich sie halten? Und das ist halt jetzt komplizierter geworden, denn da ist ein neuer Faktor reingekommen. Und wir haben das auch selbst erlebt. Wir haben eine neue Mitarbeiterin ongeboardet in diesen 1,5 Jahren. Das war sehr anders als sonst und war auch für alle sehr fordernd, weil man sich halt nicht mal treffen konnte. Ja, das hätte alles sehr viel vereinfacht, aber es hat trotzdem funktioniert und wir haben auch da viel gelernt, obwohl ich behaupte, wir haben da schon 20 Jahre Erfahrung, aber ein Onboarding hatten wir noch nie online und das war halt neu. Und das war für andere Unternehmen, die schon den Grundapparat nicht hatten, noch viel katastrophaler. Die konnten damit gar nicht. Wobei jetzt als Einwurf gedurft hättet ihr ja, oder? Bitte? Also ihr hättet euch ja treffen dürfen. Ja, aber normal machen wir das so, dass wir uns dann, also das Team, also das neue Mitglied des Teams sich auch mit dem Team trifft und man trifft sie am Wochenende und also das machen wir schon ein bisschen anders normalerweise und das konnte halt alles nicht stattfinden und das, wir haben das dann auch online simuliert und alle möglichen neuen Dinge probiert und das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Und wie gesagt, das war eine Lernkurve und ich hoffe, das vermeiden zu können in Zukunft. Also Onboarding online, das muss nicht sein. Also das ist sozusagen, das ist wirklich die ganz harte Nummer. Also es geht, aber das ist, also die menschliche Ebene funktioniert halt dann doch besser, wenn man an einem Tisch sitzt oder zumindest mal in einem Raum ist. Herr Altmaier hat uns ja versprochen, dass es nicht nochmal einen Lockdown geben wird. Er hat aber sehr viele Sachen versprochen, deshalb ich bin mir da nicht so sicher. Wir schauen mal. Zumindest nicht vor der Bundestagswahl. Haben wir noch irgendwas? Also ich meine, es gibt 1000 Dinge, die wir diskutieren könnten. Also ich bin an einer Stelle, bin ich noch nicht so ganz überzeugt, Thomas, dass also entweder es ist garstig, im Homeoffice zu arbeiten, dann würde ich nicht verstehen, und sie arbeiten länger und so weiter, dann würde ich nicht verstehen, warum die Leute das wollen, dass es nur die Leute wollen, die innerlich gekündigt haben oder tendenziell die, da bin ich mit Gerrit auf einer Linie, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist jetzt so das Einzige, was aus meiner Sicht noch offen bleibt. Ansonsten haben wir ja viele Aspekte viele Aspekte durch und sind gespannt, was die Zukunft bringt. Gibt es von euch Schlussworte oder Aspekte, die wir noch kurz anticken sollten, weil jetzt in der Tat in einer Minute eigentlich die vereinbarte Zeit endet? Offenbar nicht, oder Thomas? Nö, ich habe nichts mehr. Also ich hätte noch eine Sache, die mir wirklich wichtig ist bei dem ganzen Thema. Also wir reden, wenn wir über Homeoffice reden, ja über irgendwie sowas, wir sitzen zu Hause und arbeiten da. Ich glaube, dass das nicht der Kern und das Problem an der ganzen Nummer ist. Die Frage ist wirklich, wie organisieren wir Arbeit und vor allem mit Wissensarbeitern. Und ich glaube, dass da immer noch massiver Nachholbedarf besteht. Und zwar ganz egal, ob die Leute im Büro sitzen oder zu Hause sitzen oder irgendwo in einem Urlaubsort oder in einem Café. Das macht keinen Unterschied. Aber ich glaube, dass da noch viele, viele Strukturen sich anpassen müssen, weil sonst nämlich die MitarbeiterInnen gehen werden. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch international nicht gut aufgestellt sind. Also da ist noch viel zu tun. Das ist sozusagen mein Gefühl bei der ganzen Geschichte. Dann danke ich euch ganz herzlich. Wir grüßen sowohl die, die von Frankfurt nach Teneriffa gezogen sind und da jetzt arbeiten. Ich kenne eine, die ist von München nach Überlingen gezogen. Wahrscheinlich konnten die sich dreifach vergrößern für denselben Mietpreis, weil sie eben remote arbeiten können. Wir müssen vielleicht in 2 Jahren diese Diskussion nochmal führen und wirklich schauen, was ist davon übergeblieben. Pingt mich gerne an, wenn ihr sagt, jetzt müssen wir reden, jetzt hat sich wirklich was getan. Ich danke euch ganz herzlich für eure an beiden Stellen kostbare Zeit. War schön, dass wir uns für diese kleine Klopperei hier, sehr zivilisierte Klopperei hier treffen konnten. Danke und bye-bye. Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Tschüss. Tschüss.